kommt das Schöne nun, da ich in Frieden fahren werde und in dem Sande kühler Erde und dort bei dir im Schoße ruhe.